seeing things that are not there. Contempt in your 100-yard stare. Waiting for the setting of the sun. With every ja, und damit herzlich willkommen bei Podcast Nummer 4. Den habe ich jetzt leider nicht öffentlich geschaltet, weil ich doch meine Ruhe brauche. Und ja, mache ich auch abends, da ist wohl kaum eine on. Also im Internet unterwegs. Einige schon, aber einige auch nicht. Und wir haben es gerade 1:15 Uhr. Stockdunkel draußen. Und ich mache hier einen Radiostream. Toll, nicht? Ja. Als erstes mal eine News unsererseits. Nun, wir haben bemerkt, dass unsere Show doch relativ viel Zeit in Anspruch nimmt. Und da ich ein gutes Gerät nicht immer zur Verfügung habe, was mir den Aufwand relativ vereinfacht, nämlich einen zweiten Computer, demnach mein Laptop, kann ich die Show nicht so schnell und so gut aufgewertet verarbeiten, weil, also ich habe gerade nichts zu trinken, weil die Effekte und so weiter, die funktionieren zwar, aber das Bearbeiten des Videos dauert elendlich lange. Das Warten auf das Bild und so weiter. Da ist meine alte Kiste, die ich hier noch habe, relativ eigenwillig, was der Leistung angeht. Und ja, der Rest kann man sich ja wohl denken. Dennoch wird es eine Sendung geben. Wir werden versuchen, bald den Zyklus wieder reinzukriegen, wenn wir weitere finden, die mit uns die Show machen und auch unabhängig mit mir, also von mir, die Show produzieren können. Gut, das ist geklärt. Dann erstmal ein Themenwechsel. Ja, Themenwechsel und zwar alternative Betriebssysteme. Ja, Linux Mint 13, Maya ist rausgekommen. Linux Mint ist eins meiner Lieblingsbetriebssysteme. Erstens hat es eine saugute Oberfläche und einfach wow. Ich habe mir Linux Mint runtergeladen in der Mate-Fassung, also dem Desktop, Mate. Und der lehnt sich sehr gut an Windows XP an, hat aufgeräumtes Menü, habe ich auch schon einen Beitrag zu verfasst, also relativ cool. Werde ich mir auch nachher noch installieren, heute Abend glaube ich nicht mehr. Und also eine virtuelle Maschine habe ich schon laufen. Aber ich wollte es mir als Hauptbetriebssystem installieren und Windows dann halt nebenbei als Video- und Multimedia-Betriebssystem. Ja, Linux Mint bzw. die Oberfläche Mate, die ist sehr einsteigerfreundlich und sehr, sehr gut gestaltet. Und Chip hat dazu einen Artikel verfasst, der ist etwas ausführlicher als meine und vergleicht auch Mint Cinnamon mit Mate. Mate an sich finde ich die etwas bessere Lösung. Aber die Features von Cinnamon hätte ich gern. Erstens mehrere Desktops, was man eigentlich so von Linux auch kennt. Standardmäßig, was Windows 7 immer noch nicht unterstützt und Mac schon seit langem. Und das Ziehen des Fensters an die Ecken bzw. nach oben, um das Fenster zu maximieren bzw. in der Hälfte des Bildschirms zu teilen. Diese Funktion hat GNOME 3, darauf baut Cinnamon auf als GNOME 3 Fork und davon gibt es nämlich auch eine Version. Die werde ich mir auch mal vorknöpfen, aber nicht heute, vielleicht morgen oder übermorgen. Und ich kann es nur empfehlen, relativ gutes Betriebssystem und top. Dann Themenwechsel. Windows 8. Ja. Windows 8. Das Release Candidate 1 ist vollends draußen. Das bedeutet, Windows 8 ist erstmals als vollwertiges Betriebssystem zu erhalten und zu nutzen. Das heißt, man hat eine kostenlose Testversion, ähnlich der Enterprise-Version, die man auf Microsoft von Windows 7 runterladen kann. Und dort hat man dann Testzeitraum und diesen kann man dann nutzen, um Windows 8 zu testen. Werde ich mir wahrscheinlich in der nächsten Woche vielleicht auch mal vornehmen. Es gibt ja genug Zeit. Flash, also Adobe Flash, ist vorinstalliert und der Hammer kommt. Windows 8 soll ja keine DVDs unterstützen. Zu viele Lizenzkosten. Aber wieso haben sie Flash automatisch integriert? Obwohl es eine aussterbende Sprache ist? Ich weiß es nicht. Diese News kommt übrigens von Chip Dann. Startmenü Wiederbelebung. Ja. Microsoft hat ja angekündigt, beziehungsweise gesagt, dass es in dem Release Candidate nicht mehr möglich ist, das alte Startmenü wiederherzustellen. Aber Drittanbieter Software macht es wieder möglich. Zum Beispiel mit vStart oder Classic Shell oder Start 8. Das werde ich mir alles nochmal angucken, wenn ich mir den Release Candidate runterlade und für euch teste. Ja. Und bevor ich weitermache, erstmal wieder ein Stück Musik, und zwar Rich Taste mit Is the Sea. Viel Spaß! Of beyond. Diese Sendung steht ganz im Zeichen der ruhigen Musik zum abendlichen Abklang. Ja, und da sind wir wieder zurück bei Screen MediaCast Radio Live. Im Podcast Nummer 3 erwartet euch wieder viel, viel, viel Information und nach dem ersten Lied, nach dem ersten Drittel, Viertel, Fünftel, je nachdem, wie lang der Podcast wird, sind wir jetzt wieder da mit Stuxnet. Das war nochmal dieser komische Virus, der überall vorhanden war und dessen Botnets vom FBI übernommen wurde und dann abgeschaltet wurde. Wenn ich mich nicht erinnere, nicht richtig erinnere, war es der Virus, der da diese komischen Proxys da eingestellt hat und den S-Server. Ich kann auch falsch liegen. Aber nun ist herausgekommen, Stuxnet war ein Teil eines Cyberangriffs der USA auf den Iran, um Atomanlagen zu gefährden. Da will jemand einen Atomkrieg machen, von der Ferne aus. Mir egal, ich will nur nicht dran sterben. Ja, weiter geht's mit dem nächsten Thema. Google stellt Weltwunder vor. In einer Bildergalerie stellt Google Weltwunder in Foto-Ansichten dar. Und insgesamt sind es jetzt schon 132. Dazu zählen die Standard Weltwunder, beziehungsweise das einzigste noch existierende Weltwunder, die Pyramiden. Dann in der Neuzeit hinzugekommene Weltwunder wie der Eiffelturm, der Schiefeturm von Pisa und das Brandenburger Tor, Rushmore, also diese Präsidentenköpfe auf dem Felsen, dann die Klippen in Dover und so weiter und so fort. Was man sich da so halt alles vorstellen kann. Soweit zu Google. Bin ich auf den falschen Knopf gekommen? Ja, ein Dokumentarfilmer hat jetzt offiziell bestätigt, illegale Downloads schaden uns weniger als ARD und ZDF. Diese wollen nämlich ungeheure Geldsummen für die Sendeberechtigung. Und hier haben sie sogar eine Zahl genannt. Mal eben kurz durchlesen. Steht hier nicht drin, aber stand letztens noch irgendwo. Ich erinnere mich noch vage. Da stand nämlich, dass ungefähr einmal bei ARD oder ZDF oder beiden ein Dokumentarfilm zu senden und Wiederholungsrechte und so weiter, Internetverwertung, Ausschnittrechte und Refinanzierungsmöglichkeiten, also Werbung und so weiter. Das würde mehr kosten als die bisher insgesamten illegalen Downloads, die verzeichnet wurden, beziehungsweise gefunden wurden. Boah, ja. Von rund 3 Millionen Downloads im Wert von jeweils 1.000 € pro Download. Also der Film an sich würde dann nur 30 oder so kosten. Aber der Produktion und so weiter, wie gesagt, habe ich auch gerade gesagt, zettel ich da noch zu. Lasst euch das mal durch den Kopf gehen. Ja, und da geht es jetzt um Facebook. Und zwar kann Facebook jetzt, für alle, die es noch nicht wissen, kann man jetzt auf Facebook unter der Site SRR Site Governance Vote seine Stimme für die neuen Richtlinien abgeben. Tut es und lest euch die ganzen Texte durch. Dann haben wir eine kleine Studie. Und zwar sollen ungefähr ein Fünftel der Smartphone-Besitzer Twitter nutzen. Insgesamt verwendeten der Studie zufolge 15% der erwachsenen Internetnutzer Twitter. 8% sogar täglich. Ich benutze Twitter zu jeder Minute. Im Vergleichspunkt vom Mai 2011 waren es noch 13%, wobei lediglich 4% täglich auf den Dienst zugriffen. Besonders stark legte der Mikroblogging-Dienst bei den jungen US-Internetnutzern zu. In der Altersgruppe von 18 bis 24 seien inzwischen 33% auf Twitter unterwegs. Darunter nutzen 20% täglich den Kurznachrichtendienst. 2011 hatten die Forscher noch einen Anteil von 18% in dem Alterssegment gemessen, dabei 9% tägliche Nutzer. Okay. Das ist mal erstaunlich. Und jetzt mal was ganz anderes und Wichtiges. Und dazu habe ich auch was Passendes vorbereitet. Ja, es geht um ACTA. Ich sag's nochmal. ACTA. Ich liebe es, mit meinen Jingles zu spielen. Ja, ACTA ist auf dem Vormarsch und zwar in Stücken. Die Welt Online hat einen Artikel verfasst über einen Arzt. Dieser gibt vor, ein Wunderheiler zu sein. Und zwar sollen die eigenen Killerzellen im Blut auf die Zerstörung des Tumors für Krebs getrimmt werden und dann sollten die injiziert werden. Doch diese Methode funktioniert nicht, beziehungsweise ist in keiner Studie belegt worden und auch nicht von irgendeinem Institut bestätigt worden. Nun, das ist natürlich schlecht. Gut, dieser Arzt hat auch schon Abreibungen bekommen über die Staatsanwaltschaft und so weiter und so fort. Ja, Dann. Ist der liebe Geocognito hingegangen und nicht Geocognito, sondern ein Anwalt, ein Rechtsanwalt hat mit ein Video von YouTube genommen, es bei sich eingebunden und dann, ja, was soll ich sagen, ein Artikel dazu verfasst. Und diesen Artikel, beziehungsweise eher das Video, das hat jemand illegal, in Anführungsstrichen, aus dem öffentlichen, vom ZDF Vison kopiert, also aus dem öffentlich-rechtlichen ZDF, und dann auf YouTube hochgeladen. Nun, jetzt ist der Arzt hingegangen und hat bei einem Staatsanwalt dann, also bei seinem Anwalt, dann eine Klage eingereicht für genau diesen Benutzer. Für den Blogger-Rechtsanwalt, der ja diese Strafe bekommen hat. Im Wert von über 1.000 €. Ja. Nur weil er ein Video eingebunden hat. Und er, wie es so wollte, ist ein Freund von diesem netten Arzt, von dem Anwalt des Arztes, im Oberlandesgericht Hamburg oder Hannover. Ich weiß jetzt nicht, was das war. Dieser Rechtsanwalt ist natürlich ins Land Oberlandesgericht gegangen oder Landesgericht und hat dann da geklagt. Nur zufälligerweise hat dann genau dieser Richter da diesen Fall bekommen und hat beschlossen, beziehungsweise gesagt, dass Urheber oder Rechteverwerter Strafe erheben können, sobald Inhalt von Drittverwertern genutzt wird. Als dritter Verwerter bezeichnet man nicht etwa die Verwertungsgesellschaft, sondern den Drittverwerter. Als Erstverwerter ist es der Fernsehsender, demnach ZDF. Als Zweitverwerter wäre es jetzt YouTube als Dienstleister. Und dann kommt der Kanalanbieter, der wäre dann der Drittanbieter in Klammern zugehörig zum Zweitanbieter YouTube. Und der endgültige Drittanbieter bzw. Drittverwerter wäre dann der Blogger. Und der hat es eingebunden und hat ja darauf die Strafe bekommen. Und diese sollen dann auch Strafe bekommen können, sobald Inhalt dann da drauf ist, also hinkommt, was eigentlich schon signiert wurde durch irgendeine Redaktion. Und boah, Mann, bin ich müde. Und ja, den Rest kann man sich ja wohl denken. Das ist also durchgekommen und jetzt möchte man sich gern darüber erheben. Weil erstens ist an so eine Klage eigentlich gar nicht gültig. Laut dem Text aber schon. Aber wenn man sich mal das deutsche Rechtssystem anguckt, gucken wir uns erstmal Artikel 5 Grundgesetzbuch an. Dort heißt es, Moment, ich muss mal eben das Musik raussuchen. Nee, das Bild. Hab's gleich, hab's gleich. Da ist es, Artikel 5. Artikel 5 Absatz 1. Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen umgehend zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt. Diese Rechte, also Absatz 2, diese Rechte finden ihre Schranken in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze, den gesetzlichen Bestimmungen zum Schutze der Jugend und an dem Recht der persönlichen Ehre. Absatz 3. Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. Die Freiheit der Lehre entbindet nicht von der Treue zur Verfassung. Gut, das wurde also alles gesagt. Und man darf ja dann seine Meinung frei äußern. Absatz 2 sagt dann auch explizit, im Recht der persönlichen Ehre sind Schranken eingerichtet in den allgemeinen Gesetzen. Das bedeutet, dieser Arzt kann nur, auch nur auf seinen eigenen Konten in Sache der Ehre von einem selber diesen Content löschen, demnach das Video, weil das Video von ZDF Wieso ja über seine Person geht. Aber der Blog-Eintrag, das ist geistiges Eigentum von diesem Rechtsanwalt. Und dieser hat dann das Recht, Absatz 1, Artikel 5 Grundgesetzbuch. Also er darf in Wort, Schrift und Bild sich frei äußern. Und das hat er auch getan. Nun meine Frage. Wieso kriegt er dann eine Klage? Erstens, im Recht der persönlichen Ehre ist das bestimmt nicht, weil da wäre nur der Videoanbieter dran, beziehungsweise dran beteiligt. Und dazu kommt dann noch, dass dieser Channelbetreiber beziehungsweise Video-Uploader dann als einziger haftbar gemacht werden kann, weil YouTube als Störer Haftpatient gilt und deswegen nur auf eigener Sache belangt werden kann, wenn es auch wirklich die eigenen Reihen betrifft. So, mehr weiß ich auch nicht, ich will auch nicht zu viel verraten. Es kann sein, nur als Disclaimer, dass ich was Falsches gesagt habe. Und jeder kann sich ja mal seine Meinung dazu frei äußern. Ja. Und nach diesem kleinen langen Erklärungsvideo habe ich wieder Musik für euch mit Starman 65 Cent. Viel Spaß. Google Plus Events. Google Plus hat jetzt eine neue weitere Funktion, nämlich die Kalenderfunktion zusammen mit Events. Und daraus soll hervorgehen, dass Google wirklich mit Google Plus wirklich was anstreben möchte, ist dennoch aber nicht schaffen wird. Erstens, weil wir Facebook haben und weil Google ja eigentlich auch noch nicht alle Daten bekommen sollte, die eine Person gehört. Ja, was kann man dazu sagen? Google Plus an sich ist eine schöne Sache. Mir gefällt das Interface nicht so sehr. Das alte hat mir besser gefallen. Ja. Und das mit den Kreisen, das ist immer noch so seine Sache. Erstens sind wenig Personen, die ich kenne, auf Google Plus vertreten. Und wenn, dann sind es so ein paar. Und diese paar, die machen auch nicht regelmäßig Content. Das ist schon etwas träge. Einige davon haben auch kein Facebook, sondern nur Twitter und ihren Blog, was eigentlich auch vollkommen reicht. Meiner Meinung nach. Und weiter geht's zu iPhone. Was es ist, gleich nach dem Themenwechsel. Ja, Twig. iPhone-Ladekabel mit überraschenden Fähigkeiten. Twig ist ein kompletter Ersatz für das iPhone-Ladekabel. Und was das ist, das zeige ich, beziehungsweise das sage ich jetzt. Also, Twig ist ein universelles Ladekabel, was man per USB anschließen kann und an den Dock-Connector. Und der Kabel, also das Kabel, das an sich, das ist aus biegbarem, stabilen Gummi und einer Plastik- bzw. Metall-Aluminium-Legierung, die sich leicht biegen lässt. Dazu sind auch zwei an der Seite lose hängende Stangen, die man auch verbiegen kann. So kann man das Handy bzw. iPhone oder iPod ans Ladegerät, also an USB-Adapter anschließen und zum Beispiel gerade hinstellen. Oder in eine Soundanlage reinstecken und dann trotzdem gerade halt haben. Oder in die Steckdose reinstecken und dann auch gerade haben. Oder so, oder so, oder so. Also gibt es vielfältige Möglichkeiten. Oder einfach als Ständer. Und ja. So hat man ein sehr tolles Ding. Google Plus kündigt eine neue Dimension von Google Maps an. Ja. Google Maps. Vor 3 Wochen verdichtete sich das Gerücht, dass Apple mit dem Update auf iOS 6 Google Maps von ihren Geräten verbannen wird. Nun hat Google für den 6. Juni ein Presseevent angekündigt, auf dem die Next Dimension of Google Maps angekündigt wird, nur 5 Tage vor dem WWDC. Ja. Wir wissen, hat Apple mit iOS 6 Google Maps aus dem App Store verbannt und da nicht verbannt, sondern vom System verbannt und deswegen OpenStreetMap eingesetzt. Da stand der extra vor 3 Wochen, weil News schon etwas länger her ist. Aber dennoch, was ja gibt. So. Lasst es mal auf euch wirken. Und dann kommen wir auch schon mal zu uns. Und zwar haben wir unseren ersten Flatter bekommen. Und das heißt auch schon mal was. Ich weiß nicht in welcher Höhe, aber das kommt wie immer der Website zugute. Und was das genau bedeutet, das sage ich euch jetzt. Ja, unsere Website basiert ja auf einem Server. Dieser Webserver mit genauerer Spezifikation auf Web basiert auf ein Debian, auf ein CentOS-System, der Open Source Variante von Red Hat Server. Und ja, und dieser Server ist bei Uberspace gehostet bzw. gemietet für 6 Euro, frei wählbarer Betrag. Mein Bruder hat da den Vertrag. Der ist auf 6 Euro, hat er gesagt, dass er 6 Euro bezahlen möchte monatlich. Und da wir uns beide nur den Space teilen und die Bandbreite und so weiter und eine Domain dazu, wäre es dann 3 Euro monatlich. Und wenn ihr noch weiter flattern würdet, dann könnte ich bald diese 3 Euro dann für Screen Metacast dann ausgeben und eventuell neues Equipment besorgen oder also das sowieso mir das Geld, diese 3 Euro, die ich spare, oder noch, wenn ich noch mehr Geld bekomme, dann dazu gerechnet, werde ich dann alles, also die 3 Euro, die ich von meinem Taschengeld aus spare, und zusätzlich das, was ich noch per Flatter reinbekomme, was nicht an Uberspace geht, werde ich gesondert in eine Tabelle einfassen und dann genau protokollieren und dann auch wirklich Ausgaben darüber tätigen, die für Screen Media Cast sind. Ihr hört, meine Stimme ist gerade am Verschwinden. Ich habe auch seit gut 2 Stunden, 3 Stunden, 4 Stunden, 4 Stunden nichts mehr getrunken. Bin trotzdem noch wach. Ist gleich 2 Uhr. Und ja, ich möchte noch einen Minecraft-Server hosten. Das ist die zweite Sache. Das geht jetzt nur um mich an. Und zwar ist das, das Hosten, das ist, boah, Mann, wie sage ich das jetzt? Das sind 7 Euro monatlich, 100 Slots, unendlich, also Mods erlaubt, unendlich Festplattenplatz für den Welt, 4 GB Arbeitsspeicher, 32 GB Swap und so weiter und so fort. Also alles, was das Minecrafter-Herz benötigt. Und da würde ich dann halt meinen Server drauf mieten, beziehungsweise den MC Revolution Server des Fan-Netzwerks. Und da werden dann auch andere Let's Player registriert sein. Jetzt ist das noch im Aufbau. Unter MC-Revolution.tk dort kann man dann halt erstmal nur den Wartungsmodus beobachten. Aber bald wird das Netzwerk auch online gehen. Dann kann ich mal gucken, ist das wirklich? Ja, MC-Revolution.tk. Ein Screenshot hatte ich wahrscheinlich schon veröffentlicht. So, und ja, damit entlasse ich euch auch in die Freiheit aus diesem Podcast, der schon ziemlich lange geworden ist, würde ich jetzt mal sagen. Und damit verabschiede ich mich mit dem Lied Chasing Eidolon mit Set Me Free. Viel Spaß, bis demnächst, euer Pierre und ciao. See this again. I'm sick and tired of everything. this is the end. I just wanna run away. Set me free to